Ja, hallo. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Basisgruppe Politikwissenschaft zum Vortrag mit Alex Gruber, Kritik an Judith Butler und der postmoderne Ideologie. Bevor ich zu unserem Referenten komme, möchte ich noch kurz einen Werbeblock einschalten. Die Genossen und Genossinnen der BAGRO Internationale Entwicklung machen am 3.6. eine Veranstaltung mit Stefan Griegert zur Bedrohung Israels durch den Iran. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr statt und im NIC 2, NIC Hörsaal 2. Dann noch eine Werbung in eigener Sache. Am 6.6., also anlässlich, also zufällig auch am 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, findet unser Basisgruppe POVI Jubiläumsfest statt. 20 Jahre kommunistische BAGRO POVI, 5 Jahre anorganische Intellektuelle. Die Party wird im Club U ab 21 Uhr stattfinden. Und eine weitere Veranstaltung ist am 18.06. Das ist mit Gerhard Scheid und beschäftigt sich kritisch mit dem BDS-Movement und dem linken Antizionismus. Okay. Nun möchte ich kurz zu unserem heutigen Referenten Alex Gruber kommen. Alex Gruber ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Er ist zudem Redakteur der Sonfras, die heute auch hier vorne am Büchertisch käuflich erhältlich ist. Und in 2 Wochen kommt auch schon die Nummer 4, die neue Nummer, heraus. Er hat schon einige Jahre zur postmodernen Theorie was geschrieben. Zum Beispiel 2011 kam zusammen mit Philipp Lehnhardt der Sammelband Gegenaufklärung, der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft, heraus, oder anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises an Judith Butler erschien 2012 in der Jungle World zusammen mit Jörg Kunstreich der Text Kein Objekt nirgends. Ja, kurz noch ein bisschen unsere persönlichen Beweggründe der BAGRO POVI, warum wir das machen. Wir unterscheiden uns vom Großteil der Linken ja dadurch, dass wir mit postmoderner Theorie nichts am Hut haben und sind eher, wie soll man sagen, altbacken in den Texten, die wir so lesen. Also es beschränkt sich sehr auf Marx, Adorno und dissidente Kommunisten. Ja, und wenn wir irgendwo auf der Uni mit irgendjemandem zusammenkrachen, dann ist es meistens mit irgendwelchen Leuten, die der Postmoderne nahestehen und sich auf Judith Butler beziehen. Und ein weiterer Grund ist, wo wir auch auf Judith Butler gestoßen sind, war bei ihrer Aussage, dass die Hamas oder die Hisbollah zur globalen Linken zu zählen wären, wobei sie auch dazu gesagt hat, sie könne sich mit ihnen nicht solidarisieren, weil sie eben gewalttätig seien. Wobei natürlich die Frage ist, warum läuft diese postmoderne Theorie eben auf diese Solidarisierung hinaus? Und da kann uns vielleicht Alex Gruber dann später auch noch was dazu sagen. Deshalb möchte ich jetzt das Wort weitergeben. Ja, hallo. Also möchte ich erstmal fürs. Dieser Tisch ist etwas sehr unbequem. Ich versuche da möglichst eine Form zu finden, wo ich halbwegs bequem sitze, aber auch noch so spreche, dass man mich hört. Falls man mich nicht hören sollte, bitte sofort Meldung geben. Ja, also wie gesagt, vielen Dank bei euch allen, bei Ihnen allen fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung und auch die netten einleitenden Worte. Und vor allem der Hinweis über diesen oder auf diesen Text, den ich mit Herrn Kunstreich gemeinsam geschrieben habe, passt insofern sehr gut, weil eben um die Frage des Objekts oder auch um die Frage des Verhältnisses von Subjekt und Objekt wird es in meinem heutigen Vortrag auch ganz zentral gehen. Der Poststrukturalismus im Allgemeinen und Judith Butlers Theorie im Besonderen wäre als ein an sich selbst überschnappender, als an sich selbst irre gewordener Nominalismus zu charakterisieren. Ein Nominalismus, der angesichts dieses Irrewerdens und seiner notwendigen inneren Konsequenz in sein scheinbares Gegenteil umschlägt. In Ontologie, in eine Lehre von einer den Phänomenen zugrunde liegenden Wesenhaftigkeit. auf den ersten Blick paradox ist dieses Umschlagen, weil der Nominalismus ja Kritik übt an genau solchen Wesensbegriffen, weil er von sich ja selbst ja behauptet, streng antimetaphysisch, also streng gegen eine Wesensphilosophie gerichtet zu sein. Diesem, wie ich versuchen werde aufzuzeigen, nur scheinbaren Paradox gilt es nachzuspüren und es begrifflich aufzuschließen. Der vollendete Nominalismus schlägt aber letzten Endes in eine Seinslehre von so totaler Struktur um, dass die traditionellen Metaphysiken, welche doch von der Postmoderne kritisiert werden sollen, zu ihr niemals fähig gewesen wären. Und das macht auch das Autoritäre dieser Neo-Ontologie aus. In dieser ersten kurzen Charakterisierung, die umreißt, was ich heute Abend versuchen werde, in dieser Charakterisierung einer Bewegung, die an ihrer eigenen Konsequenz irre wird, in dieser Doppelbestimmung also von einerseits streng logischem Konsequenzdenken in jedem Preis und andererseits Überschnappen dieser Konsequenzlogik in prozessierende Heteronomie, in dieser Doppelbestimmung ist im Moment dessen ausgesprochen, was die Basisgruppe Politikwissenschaft in ihrem Ankündigungstext zur heutigen Veranstaltung ausgeführt hat. Dennoch, und das werde ich heute Abend zu zeigen versuchen, dennoch denke ich nicht, dass man diese Momente einander gegenüberstellen könnte, wie sie in dem Ankündigungstext ein wenig anklingt. Also sozusagen, wer die von euch, die den gelesen haben, sozusagen hier die systemische Theorie auf der anderen Seite und dort eine Verbiegung der Theorie, um zur Meinung zu gelangen auf der anderen Seite. Vielmehr wäre, und da würde ich einem der Impuls der postmodernen Theorie bis zu einem gewissen Grad durchaus recht geben, vielmehr wäre gerade der Systemanspruch des Denkens selbst zu kritisieren und wäre eben dieser Systemanspruch des Denkens selbst zu kritisieren und zu zeigen, inwiefern sich Herrschaft in einem solchen Systemanspruch versteckt, sodass dieser Systemanspruch eben der Dialektik der Aufklärung unterliegt und eben an sich selbst in Wahn und Barbarei umschlagen kann, dass eben die Meinung dem Systemischen keineswegs entgegengesetzt ist, sondern unmittelbar aus ihm, oder nicht unmittelbar, aber sozusagen vermittelt aus ihm hervorgeht. Hier wäre, und das ist dann, und damit ist das gerade gemachte Zugeständnis auch schon wieder an sein Ende gelangt, hier wäre dann auch zu zeigen, inwiefern das postmoderne Denken den selbstgesetzten Anspruch einer Kritik des Systems, des systemischen Denkens gar nicht erfüllen kann. Ich werde zu zeigen versuchen, inwiefern das Denken, also dieses postmoderne Denken selbst, Fortführung des doch angeblich kritisierten Systemgedankens ist, und zwar Fortführung um jeden Preis, und sei dieser Preis die Zerstörung des Denkens selbst. Und damit und genau darin steckt eben der Umschlag in den Wahn, von dem ich anfangs gesprochen habe. Es gilt also genau die Einheit begrifflich zu bestimmen, den Zusammenhang, in dem eben diese beiden Momente, systemisches Denken auf der einen Seite und Zerfall des Denkens auf der anderen Seite stehen. Diese Einheit ist es schließlich, die die avanciertesten poststrukturalistischen Ansätze hypostasieren und zu ihrem ersten Prinzip erklären, womit sie eben zu dem werden, von dem sie behaupten, dass sie es kritisieren, zu Identitätsphilosophie. Aber wie gesagt, eben eine Identitätsphilosophie, die die klassische Identitätsphilosophie wie etwa die eines Hegels noch bei weitem in den Schatten stellt, eben Neo-Ontologien. Zugleich entziehen diese Ansätze ihrer Identitätsphilosophie aber jeder Kritik. Und eben genau deswegen, weil sie die unmittelbare Identität, die unmittelbare Einheit von Rationalität und Irrationalität darstellen wollen und sich damit jeder notwendig auf Rationalität verwiesenen Kritik überhoben fühlen. Wer auf Rationalität setze, also wer sozusagen versucht, postmodernes Denken mit rationalen Momenten zu kritisieren, der sei eben noch hoffnungslos rational, der sei hoffnungslos logozentrisch, so der oft geäußerte Vorwurf, und reiche an den tiefgründigen Ansatz, welcher genau diesen Dualismus von Rationalität und Wahnsinn, von Rationalität und Irrationalität überwunden habe, an diesen tiefsinnigen Ansatz reiche er gar nicht heran, bliebe vielmehr in dem Dualismus verhaftet. Deswegen, so die oft vorgebrachte Conclusio, sei eine so geartete Kritik auch gar nicht weiter ernst zu nehmen, weil sie sozusagen an das Konzept oder an die Konstruktion gar nicht heranreiche. Da dies ein wenig über das Thema des heutigen Abends hinausführen würde, kann ich an dieser Stelle nur die Empfehlung aussprechen, Jacques Derridas Aufsatz Cogito und die Geschichte des Wahnsinns zu lesen. Dort zum Beispiel kann man sozusagen oder wird prototypisch ersichtlich, wie diese Immunisierung gegen Kritik funktioniert und wie sozusagen diese Konstruktion funktioniert. Gehen wir nach diesen nun doch recht langen Einleitungsworten noch einmal einen zugegebenermaßen sehr großen Schritt zurück. Das vormoderne Denken war charakterisiert durch etwas, was man als Begriffsrealismus charakterisieren muss. Weil die Individuen von den Naturzwängen erst rudimentär emanzipiert waren, deswegen erkannten sie das Denken auch, oder deswegen erkannte ihr Denken auch nur rudimentär, dass die Allgemeinbegriffe, die diese Individuen von der Welt bildeten und mit denen sie sich die Welt zu erklären versuchten, dass diese Allgemeinbegriffe auch von den eben nur, von, also auch von diesen Individuen gebildet waren. Vielmehr herrschte die Vorstellung, dass diese Allgemeinbegriffe unmittelbar real seien und dass die Individuen an diesen realen Begriffen teilhaben, dass sie sie sozusagen nur erkennen können, sie an ihnen teilhaben, dass sie aber unmittelbar und unabhängig von ihnen existieren. Platon ist sicher eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie man sich, soweit es von einem heutigen Bewusstseinszustand überhaupt möglich ist, wie man sich eine solche Begriffsrealität vorzustellen hat. Es ist der berühmte platonische Ideenhimmel, in dem eben diese realen Allgemeinbegriffe als Ideen ihren Platz haben. Und die Begriffe, die die Menschen verwenden, sind die Abschattungen, also die Teilhabemomente an diesen quasi göttlichen Ideen. Damit sind wir auch schon bei der zweiten zentralen Verkörperung dieses Begriffsrealismus. Der monotheistische Gott, die monotheistische Gottheit wird vorgestellt als ein allgemeinster und oberster Begriff, in dem alles aufgeht und von dem alles ausgeht und der zugleich als Gott eben eine unmittelbare Realität besitzt. Dies war, im Großen und Ganzen zumindest, der Bewusstseinsstand bis ins Hoch- und Spätmittelalter, als im sogenannten Universalienstreit erstmals eine wirkmächtige Kritik an dieser Vorstellung geäußert wurde. Grob gesagt, drehte sich dieser Universalienstreit um die Frage, ob es diese Allgemeinbegriffe wirklich gibt, ob sie eben real sind, ob es diesen Begriffsrealismus sozusagen so gibt, oder ob sie menschliche Konstruktionen sind. Mit der zunehmenden Emanzipation der Individuen aus dem Naturzwang ging die Erkenntnis einher, dass es eben die Individuen sind, die die Allgemeinbegriffe per Abstraktion von den Gegenständen bilden. Die Vorstellung einer realen Wirklichkeit der Allgemeinbegriffe, einer Wirklichkeit, die den Menschen und ihrer Sprache vorausgeht, diese Vorstellung wurde als eine Hypostasierung, also als eine Vergöttlichung oder Verhimmelung der menschlich gebildeten Begriffe erkannt und kritisiert. Entschuldigung, geht es ein bisschen langsamer, bitte? Ja, ja. Also sozusagen diese Idee, dass es real existierende allgemeine Begriffe gibt, wurde eben als eine solche Verhimmelung irdisch gebildete oder menschlich gebildete Begriffe erkannt und kritisiert. Was das für die Religion bedeutet, kann man sich vorstellen. Wenn das für die Allgemeinbegriffe gilt, dann gilt das in letzter Konsequenz natürlich auch für Gott. Dann gilt, dass auch Gott nur eine von den Menschen gebildete Idee ist, eine gebildete Idee ist, die eben verhimmelt oder vergöttlicht wird. Insofern steckt logisch die Feuerbachsche Religionskritik schon eben in diesen Frühformen des Nominalismus. Auch wenn es historisch noch, wie gesagt, das Ganze beginnt im Hoch- und Spätmittelalter, also etwa im 12. Jahrhundert, wenn es eben historisch noch lange gedauert hat, bis sich dieser Gedanke in seiner ganzen Radikalität durchsetzen konnte. Es war dann 1841 in der Schrift Das Wesen des Christentums, in der Feuerbach dann eben seine berühmt gewordene Religionskritik ausformulierte, eine Religionskritik, die eben Religion als bloße Kritik des nach Unendlichkeit strebenden menschlichen Selbstbewusstseins charakterisiert hat. Er sagt dann über dieses Buch selbst, denn nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf, wie ich im Wesen des Christentums zeigte, Gott nach seinem Bilde. Diese Krise, in die der Nominalismus den Gottesbegriff stürzt, bleibt aber nicht auf den Gottesbegriff beschränkt, vielmehr betrifft sie alle Allgemeinbegriffe. Wenn diese mit der äußeren Realität nicht mehr in einem systematischen Zusammenhang stehen sollen, wenn sie also bloße Namen, bloß kontingente Namen sein sollen, die die Menschen den Dingen geben, was ja sozusagen diese Grundidee des Nominalismus ist, dass der Begriff ein bloßer Flatus Vocis, ein bloßer Hauch der Stimme sei, also ein bloßer Name sei, der eben nicht in keinem substanziellen und systematischen Zusammenhang mit den Dingen steht, wenn das so ist, dann stellen sich sehr schnell mehrere Probleme. Und genau diese Probleme sind es ja auch, die dann die moderne Erkenntnistheorie formuliert und um die sie dann auch ihre ganzen Diskussionen und Streitigkeiten letzten Endes führt. Erstens stellt sich natürlich die Frage, wie zwei oder mehrere Menschen sich überhaupt verständigen können, wenn sie von den Dingen nicht mehr wissen, als die Namen, die sie diesen Dingen selbst gegeben haben, und zwar jeder Einzelne für sich. Die Antwort, die die bürgerliche Erkenntnistheorie da gibt, ist nicht befriedigend. Das soll es nämlich eine Vereinbarung oder ein Vertrag sein, der regelt, dass nicht ich, um ein banales Beispiel, Tusch zu diesem Gegenstand sage und jemand anderer sagt Tosch, sondern dass wir uns eben einigen, zu diesem Tisch, zu diesem Gegenstand zu sagen. Wie gesagt, Ein reales Beispiel, aber um das Problem aufzuzeigen, denke ich, reicht es aus. Allerdings, und das ist ein unaufhebbarer Widerspruch im Nominalismus, allerdings muss dieser Vertrag, aus dem diese gemeinsame und allgemeine Bezeichnung hervorgehen soll, muss dieser Vertrag zwangsläufig voraussetzen, was er ableiten möchte. Eine Allgemeinheit nämlich, eine Allgemeinheit, die sicherstellt, dass wir uns überhaupt auf einen gemeinsamen Namen einigen können. Gäbe es diese Allgemeinheit nicht, wir könnten keine Vertragsverhandlungen führen, weil wir einander genauso wenig verstehen würden, wie wenn ich Tusch sagen würde und eine andere Person Tosch. Das zweite Problem ist, dass dem Nominalismus Innenwelt und Außenwelt völlig auseinanderfallen. Wenn die einzige Verbindung, die zwischen dem Subjekt oder der Person und den Dingen besteht, und diese einzige Verbindung der Name ist, dass diese Person den Dingen gibt, dann stellt sich geradezu zwangsläufig die Frage, wer garantiert denn dann überhaupt, dass ich irgendetwas über dieses Ding erkennen kann? Ist es nicht vielmehr so, dass eine solche Fassung des Verhältnisses darauf hinausläuft, dass objektive Erkenntnis letzten Endes verunmöglicht wird, dass Erkenntnis zu einer bloßen Verlängerung des jeweiligen Individuums wird? Und genau das ist ja auch in der Tat eines der zentralen Probleme eben auch wiederum der bürgerlichen Erkenntnistheorie. Dieses Problem treibt sich Descartes genauso um wie Spinoza und, um ein besonders drastisches und gerade im Hinblick auf die Postmoderne ein ganz zentrales Beispiel zu nennen, die Erkenntnistheorie David Humes. Es ist insofern zentral, David Hume ist, wie ich sagen würde, oder an dem kann man das eben sehr schön aufzeigen, insofern ist er insofern zentral, als er eben den Nominalismus in der Erkenntnistheorie so weit treibt, dass sich nicht mehr nur die Frage stellt, wie es denn überhaupt gewährleistet sein soll, dass der Name, den die Einzelnen dem Ding geben, überhaupt irgendetwas mit dem Ding zu tun hat und dass dieser Name also etwas zur Erkenntnis des Dings beiträgt. Hume treibt die innere und auch immanent logisch folgerichtige, also sozusagen es ist auch kein Denkfehler, sondern wenn man diesen Nominalismus wirklich in seiner immanenten Logik weitertreibt, dann kommt man durchaus zu dieser Konsequenz. Er treibt sie eben so weit, dass er das Ding auflöst. Er sagt sinngemäß, den Nominalismus ernst genommen, gibt es das Ding überhaupt nicht. Dieses entsteht vielmehr erst dadurch, dass ich ihm einen Namen gebe, in postmodernen Worten, indem ich es diskursiv konstruiere. Hume geht sogar so weit, dass er sagt, die nominalistische Erkenntnistheorie ernst genommen, kann noch nicht einmal beweisen, dass die Außenwelt überhaupt existiert oder ob sie nicht ein bloßes Konstrukt meines Wahrnehmungs- und Bewusstseinsapparats ist. Das ist sozusagen die Konsequenz, zu der er kommt. Diese Überlegungen publiziert David Hume 1740 im Traktat über die menschliche Natur. Insofern ist die angebliche Entdeckung von Judith Butler, dass es keine Dinge außerhalb der Sprache gäbe oder außerhalb des Diskurses gäbe, dass soziale wie natürliche Gegebenheiten gesellschaftlich und nur gesellschaftlich konstruiert seien, weder die Entdeckung von Judith Butler, noch ist sie etwas sonderlich Neues oder gar etwas sonderlich Exklusives. Es ist einfach eine innere Konsequenz des Nominalismus, die bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts das erste Mal in dieser Radikalität formuliert wurde. Was allerdings dann doch wiederum den Unterschied zu David Hume ausmacht, das ist Folgendes. David Hume ist an dieser Konsequenz seiner Erkenntnistheorie schier verzweifelt. Und zwar, weil sie ihm unvernünftig erschienen ist. Der gesamte letzte Abschnitt des ersten Buches dieses Traktats über die menschliche Natur ist ein Reflektieren über diese Widersprüche und die Probleme, in die ihn seine Philosophie geführt hat. Also er vergleicht sich da mit, dass er in einem kleinen Nussschale auf einem Ozean sitzt, voller Gefahren und Irrtümer, in denen das geführt hat, was denn eigentlich zur Klärung des Problems hätte führen sollen. Letzten Endes hat es dann auch dazu geführt, dass er den Traktat überarbeitet hat und als eine Untersuchung über den menschlichen Verstand noch einmal herausgegeben hat. Und in dieser Untersuchung über den menschlichen Verstand unternimmt er einen Lösungsversuch für diese Problematik, einen Lösungsversuch allerdings, der wenig überzeugend ist und der noch weniger überzeugend ist oder schon gar nicht überzeugend ist, wenn man am Nominalismus festhalten möchte. In dieser Untersuchung über den menschlichen Verstand postuliert er nämlich ganz und gar unnominalistisch eine Art prästabilierte Harmonie zwischen dem Naturablauf und der Abfolge unserer Vorstellungen. Denn wenn sich auch im Ganzen nirgends in der Natur ein Fall von Verknüpfung zeigt, den wir begreifen können, so sei es doch eine Weisheit der Natur, einen so notwendigen Geistesakt durch einen Instinkt oder eine mechanische Tendenz sicherzustellen. Zitat Ende. Also, weil man eben über Kausalitäten und Ähnliches gar nichts mehr sagen kann, wenn alles nur ein Ausfluss des Subjekts sein soll. Deswegen zerfällt einem die Gegenständigkeit unter der Hand, weil das aber unvernünftig ist. Deswegen hat zum Glück, so zumindest Humes Argumentation, die Natur dafür vorgesorgt, dass unserem Bewusstsein doch die Vorstellung von Kausalität innewohnt, dass also doch sowas wie Gegenständigkeit und Kausalität zu begreifen ist. Dass das ein Widerspruch ist, sozusagen, dass dieser Naturbegriff sich mit seinem Nominalismusbegriff ja nicht nur nicht vereinbaren lässt, sondern geradezu widerspricht, ich denke, das liegt durchaus auf der Hand. Hume führt also hinterrücks doch wieder die Natur und damit die Gegenständlichkeit ein, damit er Erkenntnis von Wahnsinn unterscheiden kann. Geschichtsphilosophisch hat dies natürlich seinen Ort in der Aufklärung, der es ja gerade nicht darum ging, die Vernunft zu zerstören. Vielmehr ist diese Aufklärung ja mit dem Anspruch angetreten, die Vernunft überhaupt erst zu verwirklichen, um so den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, wie das in dem Aufsatz "Was ist Aufklärung von Kant?" heißt. Es bleibt dann, und das ist dieser Unterschied, auf den ich vorher schon hingewiesen habe, es bleibt dann erst der Postmoderne vorbehalten, den Widerspruch, den Hume noch erkannt hat, und zu dessen Auflösung er seinen Nominalismus sogar ein Stück weit zurückgenommen hat, es bleibt also erst der Postmoderne vorbehalten, diese Paradoxie des Nominalismus zu hypostasieren und zum wahren Wesen des Erkenntnisbegriffs zu erklären. Gilles Deleuze etwa hat ein Buch über David Hume geschrieben. Wenig überraschend könnte man angesichts von Hume-Theorie sagen, aber, und das ist das Entscheidende, in diesem Buch kommt eben genau Humes Zurückzucken oder zurück, sozusagen sein sich zurückziehen oder seine Zurücknahme vor den paradoxen Resultaten seiner Erkenntnistheorie nicht vor. Vielmehr wird für Deleuze Erkenntnis zum Delirium des Verstandes, also genau das, was Hume noch versucht sozusagen zurückzunehmen, dass eben Verstand zum Delirium zu werden droht, genau diese Konsequenz erklärt Deleuze zum Wesen von Erkenntnis, womit also die Irrationalität, die Hume noch ausschließen wollte, der Rationalität gleichberechtigt an die Seite gestellt wird. Ja, mehr noch, die Irrationalität erhält insofern den Primat, als auch noch die Vernunft aus dem Wahnsinn geschöpft sein soll. Diese Vernunft selbst sei nichts anderes als eine Form des Wahnsinns, die sich nur deswegen als Vernunft setzen kann, weil sie das, was ihr nicht entspricht, gewalttätig aus sich hinaus definiert und sich über diese Abgrenzung als Vernunft oder als ein, wie der Begriff dafür ist, als ein Herrensignifikant setzt. Also ein Herrensignifikant ist eben sozusagen einer von vielen möglichen Signifikanten, der eben dadurch, dass er sich zum Allgemeinen setzt, dass er eben die anderen, man könnte sagen, sich gewalttätig unterwirft, sozusagen wird er zum Herrensignifikant von dem aus Wahrheit innerhalb der Gesellschaft, aber sozusagen eben nur unter dieser Sicht gesetzt würde. Und Vernunft sei eben nichts anderes und nichts weiter als eine Form des Wahnsinns, die sich als Herrensignifikant setzt. Wahnsinn und Vernunft stehen also gleichberechtigt nebeneinander und es lassen sich keine vernünftigen Gründe mehr für deren Unterscheidung angeben. Vielmehr sei jeder Versuch, solch einen Grund anzugeben, gewalttätiges Othering, das auf Vernichtung des Ausgeschlossenen ziele. Das ist ja dann auch Butlers Definition von Kritik und Urteil, die sie dementsprechend auch als ethische Gewalt und damit als unethisch fasst, in Kritik der ethischen Gewalt, im dritten oder vierten Kapitel ist das. Wie man an dem Ausgeführten sieht, ist das Problem, um das es hier geht, eben kein bloßer Denkfehler, kein Denkfehler, der einer mangelnden logischen Konsequenz oder Ähnlichem geschuldet ist. Vielmehr verweist es auf einen Widerspruch, der in der Sache selbst steckt. Humes Wiedereinführung der Natur verweist auf eine immanente Unmöglichkeit des Nominalismus. Seine eigene logische Voraussetzung ist absurd. Gedanken, die auf kein Gedachtes verweisen, kein Gedachtes, das anders wäre als die Gedanken selbst, Wörter, die auf keinen Inhalt verweisen, die also nichts anderes bezeichnen sollen als wiederum Wörter, diese Wörter sind inhaltsleer und tautologisch. Es sind bedeutungs- und verstandeslose Zeichen. Und genau vor dieser Bedeutungs- und Verstandeslosigkeit schreckt Hume zurück, während der Poststrukturalismus im Anschluss an de Saussures Zeichentheorie genau diese Bedeutungslosigkeit affirmiert. De Saussure, also diese Zeichentheorie von de Saussure aus dem französischen Sprachenstrukturalismus, ist ja auch eine der, wie könnte man sagen, sozusagen sehr wichtigen Theorien, auf denen eben diese ganze postmoderne Theorie auch aufbaut oder beziehungsweise die auch weiterentwickelt hat. Doch auch diese Zeichentheorie de Saussure ist genau von derselben Problematik betroffen. Laut ihr Also so ist das bei Saussure, da heißt es eben die Signifikantenkette. Laut ihr sollen eben diese signifikanten, bedeutungslose Zeichen, wenn sie zirkulieren, ihre Bedeutung in der Differenz zu nichts als anderen bedeutungslosen Zeichen erhalten. Also sozusagen der Sinn ergibt sich nicht aus der Beziehung eines Signifikanz auf ein Signifikat, was ein bezeichnetes wäre, sondern in der Zirkulation der Signifikanten und sozusagen in der Differenz würde sozusagen Sinn generiert werden. So ist zumindest die Theorie von de Saussure. Doch taucht hier wieder genau dasselbe bereits ausgeführte Problem auf. Wenn alle Zeichen gleichermaßen bedeutungslos sein sollen, dann kann es keine Differenz zwischen ihnen geben. Dann würde lauter gleich Leeres zirkulieren und aus der absoluten Leere kann kein Sinn entstehen. Zumindest keiner, der nicht absolut subjektiv und willkürlich gesetzt würde. Wenn allerdings eine Differenz besteht, dann kann ich über diese gar nicht anders reden, denn inhaltlich, indem ich nämlich zu explizieren versuche, worin sich die verschiedenen Zeichen unterscheiden. Nun, also in diesem Fall, wenn ich das versuche, lässt sich also eine Beziehung zwischen diesen Zeichen her- und darstellen. Allerdings sind sie damit nicht mehr bedeutungslos, sondern auf Inhaltliches verwiesen. Diesen Widerspruch wird die Erkenntnistheorie nicht los, beziehungsweise genauer gesagt, würde sie sich auf den Widerspruch einlassen und ihn entfalten, würde sie über den Nominalismus hinausweisen und den Gedanken in die Dialektik von Begriff und Sache hineinziehen. Dialektik jedoch ist für Butler, wie sie in Hass Sprich schreibt, eine magische Bemühung. Eine magische Bemühung, die dazu diene, einen festen Grund einzuziehen, also ein Wesen zu konstruieren, um von diesem aus zu denken. Sie will um jeden Preis an diesem Nominalismus festhalten. Dazu muss sie diesem Nominalismus innewohnenden Widerspruch dann auch mit einem Gedankenstreich loswerden und bleibt darin umso unvermittelter an ihn gekettet. Bekanntlich ist die Theorie, mit der sie ihren Ruhm begründet hat und die sie vor allem in Unbehagen der Geschlechter und Körper von Gewicht formuliert hat, bekanntlich ist diese Theorie die, dass es außerhalb des Diskurses keine Natur gäbe, dass die Natur und damit der Körper und die Sexualität diskursiv konstruiert seien. Folgt man dem Nominalismus so weit, wie er kritisch gegen den Realismus einwendet, dass es ohne Sprache auch den Begriff von Natur nicht gäbe, ist gegen diesen Gedanken ja auch wenig einzuwenden. Ohne eine begriffliche Unterscheidung und eine begriffliche Einteilung wäre die Außenwelt bloß ein ungeschiedenes Chaos und ein abstraktes Einerlei. Es gäbe also ohne den Begriff auch keine Natur, über die man etwas aussagen kann. Doch bei diesem Punkt will Butler ja unter gar keinen Umständen stehen bleiben. Ihre Lacan-Kritik, die sie in das Unbehagen der Geschlechter formuliert, zielt ja auf etwas ganz anderes. Und es tut dies in etwa, oder man kann das darin aufzeigen, dass sie Lacan ja nachweisen möchte, dass auch seine Theorie noch von einem Dualismus, also von diesem klassisch modernen Dualismus zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Natur und Geist, zwischen Körper und Begriff, also dass der von einem solchen Dualismus noch gekennzeichnet sei. Und sie will in ihrer Kritik eben genau diesen Dualismus aufheben. Sie wirft Lacan, wenn sie also gewissermaßen radikalisieren möchte, genau dem wirft sie ja vor, dass er zwar den Phallus als den Herrensignifikanten beschreibt, dass er diesen Phallus, diesen Herrensignifikanten, aber noch zu sehr an den Penis knüpfen würde. Sie wirft ihm also vor, dass er das Gesetz an eine außerhalb des Gesetzes bestehende Natur knüpfen würde, dass er also, um es in den Lacanischen Termini zu sagen, ein Reales außerhalb des Symbolischen kennt oder kennen möchte, anstatt dieses Reale als einen bloßen Effekt des Symbolischen zu verstehen, was die von ihr präferierte Lösung des Problems wäre. All das verweist auf ihren zentralen Gedanken, dass es eben, wie gesagt, außerhalb des Diskurses nicht nur keinen Begriff von Natur gibt, sondern vielmehr, dass es außerhalb des Diskurses gar nichts gibt. Keine Natur, keinen Leib, keinen Trieb. Insofern ist es auch eine Aussage über den Zustand der Wiener Freud-Gesellschaft, wenn sie Butler zu einer Sigmund-Freud-Vorlesung einlädt, wo Butler doch ganz offensichtlich eine Revision der somatischen, also körperlichen Triebtheorie betreibt und damit die Revision des kritischen Zentrums von Freuds Theorie. Alles und jedes ist also laut Butler unmittelbar diskursiv konstruiert. Es gibt kein Nicht-Identisches, das nicht schon im Diskurs aufgehoben, das nicht recht eigentlich ein Resultat des Diskurses sei. Insofern gibt es in ihrer Theorie letzten Endes gar kein Nicht-Identisches. Begriff und Sache befinden sich, zumindest auf dieser Ebene, in Identität. So sehr, dass es gar keine Sache gibt, zumindest keine irgendwie qualitativ eigenständige. Vielmehr sei diese Sache bloßer Effekt des Diskurses. Man könnte das an vielen Stellen zeigen. Ich habe eine Stelle aus Unbehagen der Geschlechter herausgesucht, weil an der eben sehr viel, denke ich mal, sehr viel aufscheint. Dort schreibt sie etwa, ich zitiere, Sexualität und Macht, Macht ist in dem Fall der von Foucault übernommene Begriff für Diskurs, Sexualität und Macht sind stets deckungsgleich, weswegen auch die Vorstellung einer subversiven oder emanzipatorischen, vom Gesetz befreiten Sexualität zurückzuweisen ist. Also das, die Vorstellung einer emanzipatorischen oder einer subversiven Sexualität ist zurückzuweisen, weil sie eben immer unmittelbar vom Gesetz geschaffen und ein Effekt des Gesetzes ist. Also es sei eben diese Vorstellung einer solchen befreiten Sexualität sei zurückzuweisen, da, Zitat weiter, das Subjekt, das in und durch diese Verbote begründet und hergestellt werden soll, keinen Zugang zu einer Sexualität hat, die irgendwie außerhalb, vor oder nach der Macht selbst liegt. Zitat Ende. Nicht nur fragt man sich angesichts solcher Sätze, wie jemand, der so etwas schreibt, je den Ruf erlangen könnte, an der Emanzipation der Sexualität interessiert zu sein. Zugleich schafft es Butler aber auch, und zwar aufgrund des oben entwickelten Widerspruchs, schafft sie es also auch notwendigerweise nicht, ihren eigenen Ansatz durchzuhalten, beziehungsweise ihren eigenen Einspruch einzulösen. So spricht sie an anderer Stelle dann auf einmal doch wieder von einem, Zitat, körperlichen Referenten, auf den die Macht verweise. Auf die also der Diskurs verweise, der den Körper als Bestimmten schafft. Doch so sehr sie dieses Etwas, auf das da verwiesen wird, doch so sehr sie dieses Etwas mittels der Bezeichnung Referent als sprachlich Präformierten fassen möchte, was soll denn dieser körperliche Referent, auf den die Sprache verweist, anderes sein, als etwas, das außerhalb der Sprache liegt? Was soll etwas, auf das eine Erzählung verweist, das sie aber nicht erreicht, denn anderes sein als ein Objekt, das außerhalb der Erzählung liegt und nicht von dieser erst hervorgebracht wird? Oder, um ein aktuelles Beispiel zu bringen. Im Presseinterview zu ihrer Freud-Lecture in Wien hat Butler geäußert, ich zitiere, ich sage nicht, dass es keine anatomische Differenz gibt, aber wir sehen sie nie, ohne sie schon zu interpretieren. Wenn eine anatomische Wahrnehmung geprägt ist von unserer Sprache, dann erfolgen Wahrnehmung und Interpretation gleichzeitig. Zitat Ende. Hier wäre erst einmal festzuhalten, dass Butler ganz offensichtlich einen ganz und gar traditionellen Wahrheitsbegriff hat. Niemand ernsthafter würde bestreiten, dass Wahrnehmung immer auch etwas mit Interpretation zu tun hat. Niemand ernsthafter würde behaupten, dass Wahrnehmung völlig voraussetzungslos sei und bei einem Nullpunkt ansetze, auf dem man etwa direkt auf das Wesen sehen könne oder die Wahrheit direkt vor Augen liegen habe. Schon Marx hat im dritten Band des Kapitals angemerkt, dass wenn Wesen und Erscheinung identisch wären, also wenn sozusagen das unmittelbar vor, also wenn die identisch wären und wenn es unmittelbar vor Augen läge, die Wahrheit, dann bräuchte man ja überhaupt keine Wissenschaft, weil ja die Wahrheit unmittelbar zutage liege. Doch für Butler hat das eine andere Implikation. Weil die Wahrheit eben nicht unmittelbar zutage liegt, was wie gesagt keine sonderlich große Einsicht ist, noch nicht einmal Phänomenologen behaupten das, sonst müssten sie ja nicht Phänomenologie betreiben, weil also die Erkenntnis nicht unmittelbar zutage liegt, weil sie also deutend, interpretativ könnte man sagen, gewonnen werden muss, deswegen, so zumindest Butlers Schluss, soll es gar keine Erkenntnis über den Gegenstand geben können, keine objektive zumindest. Butler sagt etwa am Ende von Unbehagen der Geschlechter, dass Geschlechtsentitäten, und damit meint sie alle, auch heteronormative, dass diese Geschlechtsidentitäten, Zitat, weder wahr noch falsch sein können, sie sind einfach produziert. Dementsprechend könne man sich auch nicht kritisieren, weil kritisieren ja immer bedeutet, eben so einen Maßstab von wahr oder falsch anzulegen. Also man könne sie nicht kritisieren und wie ich auch schon kurz angedeutet habe, fasst sie in Kritik der ethischen Gewalt ja dann eine wertende Kritik generell als unethisch, also was natürlich heißt jede Kritik, weil eine nicht wertende Kritik gibt es nicht und es ist ja auch kein Wunder, dass sie sozusagen die bedingungslose Anerkennung dann als das setzt, was ihre nicht wertende Kritik sein soll. Also man könne nicht kritisieren, weil eben weder wahr noch falsch, deswegen könne man diese Begriffe auch nicht anlegen an die produzierten Sexualitäten oder Geschlechtsidentitäten. Was man allein machen könne, sei die Unnatürlichkeit, also die Produziertheit dieser Identitäten aufzuzeigen. Wahrheit soll für Butler allem Anschein nach nur unmittelbar gelten. Was konstruiert ist, kann nicht wahr sein. Und weil alles als konstruiert erkannt wird, deswegen könne es auch gar keine Wahrheit geben. Wahrheit als Resultat, Wahrheit als sich entfaltende Konstellation ist für Butler offensichtlich undenkbar. Wahrheit ist entweder unmittelbar oder gar nicht und damit gar nicht. Darin drückt sich nicht nur eine Unmittelbarkeitsfixiertheit aus, die sich eben auch darin ausdrückt, dass sie eben sagt, man könne sexuelle Identitäten nicht als wahr oder falsch kritisieren, man kann sie in ihrer Gegebenheit erstmal nur so annehmen, sondern drückt sich eben darin, wenn auch negativ formuliert, das aus, was Adorno als Residualtheorie der Wahrheit kritisiert hat. Wahrheit soll nicht sein, was subjektiv vermittelt ist. Wahrheit soll nicht sein, was entsteht, was hergestellt werden kann und muss. Wahrheit soll das sein, was übrig bleibt, wenn all diese subjektiven Gestehungskosten weggestrichen und abgezogen sind. Und weil Butler offensichtlich eine Ahnung davon hat, dass solch ein selbst subjektloser Wahrheitsbegriff unmöglich ist, dass jeder Wahrheitsbegriff solche subjektiven Gestehungskosten hat, wie Adorno das nennt, also das, weil sie eben ganz offensichtlich eine Ahnung davon hat, dass solch ein subjektloser Wahrheitsbegriff unmöglich ist, deswegen soll es gar keine Wahrheit geben. Auch hier sehen wir wieder die absolute Konsequenzlogik am Werk, die in den Irrationalismus umschlägt. Anstatt diese Residualtheorie von Wahrheit kritisch zu hinterfragen, wird gemäß der philosophischen Tradition an ihr festgehalten und sei es um den Preis, dass der Begriff der Wahrheit selbst zur Grabe getragen werden muss. Neben diesem traditionellen und wie gesagt keineswegs kritischen Wahrheitsbegriff, der dieser Fassung zugrunde liegt, lässt sich aus dieser Stellung noch etwas anderes erkennen, was dem entspricht, was ich oben den körperlichen Referenten genannt habe und über diesen gesagt habe. Ihre eigene Theorie ernst nehmend, könnte Butler nicht über anatomische Unterschiede sprechen, die sie wahrnimmt. Vielleicht ist das ja nur ihre Interpretation, wenn Wahrnehmung und Interpretation identisch sind. Und jemand anders interpretiert das, was sie als anatomischen Unterschied wahrnehmen möchte, als etwas ganz anderes. Insofern wäre Butlers Behauptung eines anatomischen Unterschiedes die gleiche Errichtung eines Herrn-Signifikanten, die sie in Unbehagen der Geschlechter etwa mit Monique Wittig an Lucy Erie Gray kritisiert. Wittig habe dargelegt in ihrer Kritik an Lucy Erie Gray, eine weitere poststrukturalistische Theoretikerin, Wittig habe eben dargelegt, dass die Bestimmung anatomischer Besonderheiten, Zitat, selbst eine unkritische Theorie eine Kopie des reproduktiven Diskurses ist. Wittig habe dargelegt, dass die Bestimmung anatomischer Besonderheiten selbst eine unkritische Kopie des reproduktiven Diskurses ist. Des Diskurses, der den weiblichen Körper markiert und in künstliche Teile wie Vagina, Klitoris und Vulva zerlegt. Als Wittig bei einer Lesung im Vassar College gefragt wurde, ob sie eine Vagina hätte, antwortete sie mit Nein. Zitat Ende. Die Notwendigkeit, auf etwas Bezug zu nehmen, was es ihrer eigenen Theorie gemäß gar nicht geben kann und wogegen sie auch immer wieder anschreibt, die Notwendigkeit also auf von Geburt aus bestehende anatomische Unterschiede Bezug nehmen zu müssen, wenn sie nicht einer ganz und gar absurden sprachlichen Schöpfungstheorie verfallen will, die eben wirklich davon ausgeht, dass die Geschlechtsorgane Resultat einer Benennung sind. All das, also dass sie sozusagen immer wieder dazu gezwungen ist, auf etwas Bezug zu nehmen, was sie eigentlich ihrer eigenen Theorie nach gar nicht wahrnehmen dürfte, zumindest nicht ohne es gleich zu interpretiert zu haben und damit sozusagen auch wieder nicht als Resultat einer Wahrnehmung fassen dürfte, all das verweist auf den mittlerweile altbekannten Widerspruch. Jeder Allgemeinbegriff nimmt, wie vermittelt auch immer, Bezug auf das Besondere, von dem er gewonnen ist. Es gibt keinen abstrakten Begriff, der nicht, wie vermittelt auch immer, auf das verweist, wovon er abstrahiert ist. So verweist jeder Denkinhalt auf das in ihm Gedachte, auf ein Außersprachliches, von dem der Begriff gewonnen ist. Gleichzeitig ist dieses Außersprachliche auf den Begriff verwiesen, das ohne eine begriffliche Fassung bloß eine mythische Ungeschiedenheit wäre. Natur in etwa als ein solcher Begriff ist damit einerseits begrifflich vermittelt, wie der Begriff der Natur durch eben das Nichtbegriffliche vermittelt ist, das er bezeichnet, mit dem er aber eben nicht identisch ist. Genau darin wäre Butler auch zu kritisieren. Nicht etwa, weil sie Butlers Theorie der bloß sozialen Konstruktion, aus welchen Gründen auch immer, nicht mag. Nicht deswegen beharrt kritische Theorie auf dem Naturbegriff. Auch setzt sie ihren Naturbegriff den Thesen Butlers nicht abstrakt und äußerlich gegenüber. Vielmehr versucht sie, in immanenter Kritik zu erweisen, dass Butler selbst ohne solch einen Begriff gar nicht auskommt, dass ihrer Theorie also eine Unmöglichkeit zugrunde liegt. Die Natur kann ganz offensichtlich nicht einfach aus der Theorie hinaus definiert werden. Auch Butler wird immer wieder auf sie verwiesen und wird sie nur mittels denkerischer Gewalttaten wieder los. Und dies aber auch nur so lange, bis sie dann doch hinterrücks wieder Einzug hält, um von Neuem vertrieben zu werden. Vertrieben werden muss deswegen stets aufs Neue, weil sie die immanente Unwahrheit der Theorie der diskursiven Konstruktion und der nichts als der diskursiven Konstruktion aufzeigt. Darin, also sozusagen diese Widersprüchlichkeit oder diese Bewegung aufzuzeigen, besteht eben immanente Kritik, die auf die Notwendigkeit des Naturbegriffs verweist. Und nicht darin, dass man gegen Butlers Kritik dann doch wieder einen Primat der Natur einführen möchte, wie es einem in der Kritik ja auch so oft vorgeworfen wird. Dies ist, so würde ich sagen, dieser Vorwurf ist, würde ich sagen, ein interessiertes Missverständnis, das sich allein schon angesichts des oben stark gemachten Wahrheitsbegriffs als unterschoben erweisen müsste. Wahrheit ist für die kritische Theorie eben nichts Unmittelbares und damit kann auch kein unmittelbarer Naturbegriff so etwas wie eine Wahrheit sein und schon gar keiner, aus dem sich dann direkt irgendwelche gesellschaftlichen Bestimmungen oder Implikationen ableiten ließen. Wahrheit ist eben ein entfaltetes, das in der Bestimmung der Konstellation der ihr zugehörigen Momente besteht. Momente, die sowohl aufeinander verweisen, wie sie voneinander getrennt sind. In der Kritik ist weiters zu zeigen, wie die Austreibung der Natur dazu führt, dass Butler ihr umso mehr verfällt. Es wäre zu zeigen, dass sie mittels ihres Primats des Begriffs, die Ungeschiedenheit und Unerbittlichkeit des Naturzwangs wieder aufrichtet, als zweite Natur nämlich. Jede Frage, was zuerst kommt, ob nun Natur oder Sprache, Sache oder Begriff, jede Frage oder sozusagen jede einseitige Beantwortung dieser Frage, so müsste man es wahrscheinlich, also müsste man es genauer formulieren, führt direkt in eine prima Philosophie, in eine erste Philosophie, in die Ursprungs- und damit Identitätsphilosophie. Butler jedoch will dieses widersprüchliche Verhältnis nicht austragen, ja, sie nimmt es offensichtlich noch nicht einmal als solches wahr. Würde sie es nämlich wahrnehmen, dann könnte sie nicht so unbekümmert von wahrnehmbaren anatomischen Unterschieden sprechen, um im nächsten Atemzug zu behaupten, dass es eine solche Wahrnehmung gar nicht geben könne, weil Wahrnehmung ohne Interpretation unmöglich sei. Weil Wahrnehmung mit Deutung einhergeht, deswegen sollen die beiden Momente im nächsten Atemzug unaufhebbar identisch sein, weswegen es bei ihr auch keine Reflexion der deutenden Momente geben kann. Und eben deswegen kann es auch keine Selbstkorrektur der Deutung an einem wahrgenommenen Objekt geben. Mit dieser Wendung, nicht nur gegen den Vorhang des Objekts, sondern gegen das Objekt selbst, ist wie gesagt ein Primat der Sprache gesetzt. Weil der Körper aus der Sprache und der Benennung hervorgehen soll, liegt so etwas wie eine sprachliche Ursprungsphilosophie vor. Ich zitiere diesmal aus ihrem Buch Körper von Gewicht, Bodies That Matter, auf Englisch. Zitat: Eine außerhalb der Sprache gelegene Materialität zu postulieren, bedeutet indes, jene Materialität noch zu postulieren, und die so postulierte Materialität wird das Postulieren als ihre konstitutive Bedingung beibehalten. Also die begründende Bedingung der Materialität ist die Postulierung, dass es Materialität gibt, das wird sie nicht los. Die Materialität des Körpers, so fährt sie fort, sei eine Forderung in der Sprache und nach Sprache. Also nicht etwa in der Sprache, aber gleichzeitig außerhalb der Sprache, sondern in der Sprache und nur in der Sprache. Alles spielt sich in der Sprache ab. Aus der richtigen nominalistischen Erkenntnis, dass es unmöglich ist, über die Realität etwas jenseits oder außerhalb sprachlicher und logischer Formen auszusagen, aus dieser durchaus richtigen Erkenntnis, aus der wird die Behauptung, dass es außerhalb dieser sprachlichen und logischen Formen überhaupt keine Realität gäbe. Restlos soll alles Ausfluss der Sprache und der Logik sein. Diese völlige Übersteigerung des naturbeherrschenden Moments von Denken wird dann auch noch als kritische Einsicht in die Verfasstheit der Welt verkauft. Wenn etwas wirklich den Namen des Logozentrismus verdient hätte, dann ist es genau jene Vorstellung, die davon ausgeht, dass alles und jedes durch eine nominalistische Namensgebung konstruiert sei. Darin drückt sich die Vorstellung von der Allmacht der Sprache aus. Die Vorstellung, dass die erscheinende Welt allein aus einem selbstherrlich agierenden Subjekt heraus entlassen werde. Dass also alles aus menschlicher Arbeit geschöpft sei. Was Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms schon in der Sozialdemokratie kritisiert hat, dass diese nämlich behauptet hat, die Arbeit sei die alleinige Grundlage allen Reichtums und nicht auch der Naturstoff, Was Marx also an der Sozialdemokratie schon kritisiert hat, das gilt ebenso für die postmoderne Philosophie. Sie wäre als Ausdruck des modernen Arbeits- und Produktivitätsfetisches zu charakterisieren. Gleichzeitig spricht das Band über eine Gesellschaft, in der eine solch narzisstische Selbstbespiegelung des herrschaftlichen, alles aus sich selbst schöpfenden Subjekts dann auch wirklich als Kritik gekauft wird. Dies ermöglicht nämlich, um sozusagen das, ja, oder warum ist dem so, oder warum, ja, dies ermöglicht, also sozusagen, dass das als Kritik verkauft wird, ermöglicht nämlich, dass das, was ohnehin alle sagen, als Kritik, als Ausweis von Kritik und Distinktion vorgebracht werden kann. So gut wie jeder hat seine persönliche Meinung zu so gut wie allen. Und so gut wie jeder verbietet sich, dass an diese Meinung das Wahrheitskriterium angelegt wird. Wie soll es auch Wahrheit, objektive Geltung also geben, wo es doch gar kein Objekt gibt, wo alles nur Ausfluss subjektiver Ansichten, Meinungen und Theorien sein soll? Wo es gar keine Objekte mehr geben soll, deren Reflexionen die Begriffe darstellen könnten? Wo es also auch keinen Maßstab mehr gibt, an dem die Begriffe sich messen könnten? Kritik der politischen Ökonomie etwa erscheint dort als überholtes Relikt, wo die ökonomische Krise durch die Hegemonie neoliberaler Ansichten und Meinungen erklärt wird. Und auch der Staat soll nicht als eine bloße Idee sein und offensichtlich kein Objekt, über das man etwas Allgemeines aussagen könnte, wie man etwa nicht zuletzt an den Beschwörungen der Friedensidee Europa sehen kann, wie sie ja gerade in den letzten Tagen und Wochen man im Zuge des Europawahlkampfs ja an allen Ecken und Enden beobachten konnte. Und wenn dann doch einmal ein Konflikt auftaucht, dann ist das alles bloß ein Missverständnis, das mit ein bisschen Toleranz und Respekt für die Meinung des anderen aus der Welt geschaffen werden kann, durch den Diskurs also und die Erweiterung seines Rahmens. Judith Butler etwa führt in Gefährdetes Leben diesen Gedanken folgendermaßen aus. Es gehe, schreibt sie darin, es gehe darum, unsere Konzeption von Menschenrechten auch auf diejenigen auszuweiten, die außerhalb der Sphäre dessen handeln, was wir gewöhnlich als menschliches Verhalten bezeichnen. Täten wir das nicht, also würden wir nicht sozusagen auf diese Menschenrechte ausweiten, dann würden wir diesen anderen, die eben außerhalb des Rahmens handeln, den wir so gewöhnlich als menschlich bezeichnen, also würden wir es nicht daran aufweiten, dann würden wir ihnen ja unseren Begriff des Menschen aufzwingen. Sie schreibt, ich zitiere, gefährdetes Leben. Zitat. Wenn wir annehmen, dass jeder Mensch so Krieg führt, wie wir das tun, und dass dies ein Teil dessen ist, was ihn erkennbar menschlich macht, dann verwenden wir einen begrenzten und begrenzenden kulturellen Rahmen für unser Verständnis dessen, was es heißt, menschlich zu sein. Wenn diese Gewalt Terrorismus ist, anstatt Gewalt, wird sie als ein Handeln ohne politische Zielsetzung aufgefasst, oder sie kann politisch nicht gedeutet werden. Dass es ein islamischer Extremismus oder Terrorismus ist, bedeutet einfach, dass die bereits vom Orientalismus bewirkte Entmenschlichung auf die Spitze getrieben wird, sodass diese Art von Krieg, sie spricht von Selbstmordattentaten wohlgemerkt, sodass diese Art von Krieg aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit von den Annahmen der Universalität und vom Schutz der Zivilisation ausgenommen wird. Zitat Ende. Nicht also das Selbstmordattentat ist die Gewalt, mit der derjenige, der es verübt, sich aus dem ausschließt, was emphatisch Menschheit genannt werden könnte. Nein, die Gewalttat liegt bei denjenigen, die das Selbstmordattentat als Terror bezeichnen und es nicht als zu schützende menschliche Ausdrucksmöglichkeit betrachten. Leben bedeutet nun einmal, so fährt sie fort, dass man vom anderen affiziert wird und dass man vom anderen in Formen affiziert wird, über die man nichts vermag. In Krieg und Affekt schreibt Butler dazu, diesmal im Zusammenhang mit 9/11, Zitat, es ist bloß eine Implikation unserer sozialen Existenz. Wir werden im Bus angerempelt und so weiter. Zitat Ende. Wie man denjenigen, der einen im vollbesetzten Bus auf die Zehen steigt, nicht aus der Menschheit ausgrenzen könne, so könne man auch denjenigen, der vollbesetzte Flugzeuge in fliegende Bomben verwandelt, um damit möglichst viele Zivilisten zu töten, nur dann, so Butlers Conclusio, als Terroristen bezeichnen, wenn man einen metaphysischen Begriff von Menschen habe. Dann also, wenn man einen festen Grund einziehe, den man als menschliches Wesen postuliere und gewaltsam alles ausschließe, was diesem selbstgesetzten Grund nicht entspreche. Die wahren Gewalttäter sind für Butler also nicht die Selbstmordattentäter, sondern diejenigen, die diese Selbstmordattentäter kritisieren und bekämpfen. Und sie sind dies, weil sie so tun, als ob nicht die Tat den Rahmen dessen konstruiere, was menschlich ist, womit eben auch das Selbstmordattentat zu einer quasi zu einem menschlichen Akt wird, dem der Schutz der Zivilisation offensichtlich auferlegt werden soll. Also das ist eben nicht die Tat, ich bin den Rahmen dessen konstruiere, was menschlich ist. Vielmehr behaupten die Kritiker, dass sich objektive und vernünftige Gründe für ihre Kritik angeben ließen und erweisen sich damit als gewalttätige Logozentristen, so Butler. Diese absolute Reduzierung von Begriffen, hier etwa den Begriff der Menschheit, auf nichts als einen Namen ohne jeden Gehalt und ohne jeden Inhalt, ist eine dem Spätkapitalismus entsprungene Ideologie. Die Gesellschaft stellt sich dem Bewusstsein als eine Ansammlung von isolierten Einzelerscheinungen dar, die in keinerlei Zusammenhang zu stehen scheinen, schon gar nicht in einem vernünftigen. Die Gesellschaft verliert dementsprechend mehr und mehr den Anspruch an sich selbst, nach Vernunftkriterien eingerichtet zu sein. Ihre bloße Existenz wird mehr und mehr zum einzigen Kriterium, das sie hervorbringt und an sich selbst überhaupt noch anlegt. Alles andere gilt ihr als eine unzulässige Verallgemeinerung. Darin liegt dann auch der Grund, warum Butler und Co. jene Konsequenzen aus dem Nominalismus zu ziehen bereit sind, die Hume nicht zu ziehen bereit war, weil sie ihm als unvernünftig galten. Alles erscheint als absolut wesenlose Singularität und der Poststrukturalismus übersetzt diesen Sachverhalt in Philosophie, in eine Philosophie, die diese unkritische Verdopplung der realen Verhältnisse dann auch noch als Gesellschaftskritik behauptet. Und genau das macht wohl den größten Teil des Erfolges aus. Absolute Affirmation zu sein und zugleich als radikale Kritik aufzutreten. In dieser Absolutsetzung des Nominalismus, die über alle Widersprüche hinweggeht, die Antritt dieser Widersprüche im Namen einer Konsequenzlogik zu eliminieren, liegt aber noch ein weiteres Moment beschlossen. Und dieses Moment ist es, was den Umschlag in Ontologie vollendet. Es ist der alte Zweifel des Nominalismus, der sich hier bahnbricht. Der Zweifel, ob die Namen, die er den Dingen gibt, diese überhaupt charakterisieren oder ob sie nicht an der Oberfläche hängen bleiben und gar nichts von den Dingen erkennen. Allerdings wird dieser Zweifel in fröhliche Affirmation in ein Positivum verwandelt und zur, Zitat diesmal Slavoj Žižek, grundlegenden proto-ontologischen Struktur des Universums erklärt. Zur, um es in den Worten von Judith Butler zu sagen, um zu zeigen, wie sehr sich da auch die Diskurse oder die Formen, in denen das ausgedrückt wird, ähneln, zur vorontologischen Struktur des Diskurses, so nennt es Judith Butler. Weil der Diskurs sich seine Objekte schafft, weil in ihm die Sache und Begriff identisch sind, deswegen können die Begriffe nicht an den Objekten reflektiert werden und es kann auch nicht reflektiert werden, ob sie diesen Objekten überhaupt gerecht werden oder ihnen Gewalt antun. Denn dies würde ja ein Objekt außerhalb des Diskurses voraussetzen, das es gerade nicht geben soll. Und weil diese Reflexion nicht möglich ist, deswegen gibt es auch keine Wahrheit. Das bedeutet aber zugleich, dass die im Diskurs entstandenen Objekte, Körper und Identitäten auch regelmäßig wieder zerstört werden müssen. Wenn sie sich nämlich auf Dauer setzen, so die Argumentation, dann verfestigen sie sich, dann kristallisieren sie einen Wahrheitsanspruch aus, dann würden sie eben zum Teil der zu bekämpfenden Metaphysik. Und genau daran knüpft sich auch der Vorwurf des Homonationalismus und des Pinkwashing und was damit zusammenhängt. Insofern etwa Homosexuelle für ihre Emanzipation, für ihre rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung kämpfen und nicht für die Auflösung jeder Identität in einem ewigen Diskursstrom, insofern werden sie für Butler, für Jasper Poor oder Sarah Schulman selber zum Teil des Establishments und damit selber zum Teil des Problems. Hier zeigt sich, dass das Eintreten gegen Diskriminierung von Homosexuellen etwa im Kampf der Dekonstruktion nur ein Mittel zum Zweck ist. Es wird als bloßer Teil eines größeren Kampfes gesehen, des Kampfes gegen die Leiblichkeit. Womit die Homosexuellen etwa, die diesen Kampf nicht mit ausfechten möchten, zu Kollaborateuren werden, die ebenfalls bekämpft werden müssen, zu Homonationalisten nämlich. Und diesem Kampf dient ja etwa auch, um ein weiteres Moment zu nennen, Butlers Verteidigung der Burka. Diese Verteidigung ist kein Multikulturalismus, wie man es ja des Öfteren auch in der Kritik formuliert wird. Ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Es ist eben kein Multikulturalismus. Im Gegenteil, diese Verteidigung verdankt sich eben diesem ebenso abstrakten wie leeren Universalismus, der dazu führt, dass Butler in der Burka ein Instrument sieht. Ein Instrument, mit der sich, Zitat, die Ausbreitung von US-amerikanischen kulturellen Annahmen über Sexualität und Handlungsfähigkeit, Zitat Ende, bekämpfen ließe. Weil die Burka eben den Leib zum Verschwinden bringt, das Objekt zum Verschwinden bringt, genau deswegen wird sie als Instrument gesehen, mit dem gegen jede substanzielle Körpervorstellung, gegen jede Gegenständigkeitsvorstellung vorgegangen werden kann. Die Dekonstruktion muss, wie gesagt, auf Dauer gestellt sein. Auf Dauer gestellt werden, sollte Struktur des Diskurses Genüge getan werden. In der tätigen und ständigen Bekämpfung jedweden objektiven Wahrheitsanspruchs ist es dann aber doch wieder das Nicht-Übereinstimmen von Begriff und Sache, das hinterrücks und unreflektiert ins Denken hereingenommen wird. Durch die Leugnung und Einschmelzung in der Theorie der diskursiven Konstruktion ist dieses Auseinanderfallen von Begriff und Sache ja nicht real aus der Welt geschafft, auch wenn die Theorie natürlich etwas anderes behauptet. Und dadurch, dass das eben hinterrücks als Ontologie wieder hereinkommt, beweist sich einmal mehr, dass der Widerspruch, der nicht ausgetragen und reflektiert wird, sondern der eben oberflächlich zu schlichten getrachtet wird, dass der sich nur umso stärker geltend macht. Die schlechte Unendlichkeit der Dekonstruktion ist eine Verschiebung dieser Trennung von Begriff und Sache, einer Trennung, die sie im empirischen Bereich nicht kennen möchte, eine Verschiebung dieser Trennung in den ontologischen Bereich. Sie wird eben hypostasiert als eine ontologische Differenz, ist sozusagen der Begriff, der dafür gewählt wird. Was soll das heißen? Soll heißen, dass er eben dermaßen different oder dermaßen getrennt von allem Empirischen ist, dass es eben ein absolut vorgängiger Diskurs ist, auf den der Einzelne keinen Zugriff hat, weil er ihm immer schon entzogen ist, der eben radikal getrennt ist, in einem absoluten Jenseits sich befinde. Der Dualismus des modernen Denkens soll überwunden werden, indem ein widersprüchliches Prinzip konstruiert wird, in dem alles in eins fällt, und das doch zugleich von allem getrennt ist. Womit sich zugleich natürlich der Dualismus auf höherer Ebene fortsetzt, nur jetzt eben als ontologisierter, als jedem Begriff und jeder Sache entzogener. Indem also genau diese Widersprüchlichkeit dem Diskurs als eine positive Eigenschaft zugeschrieben wird, richtet sich der Poststrukturalismus in der herrschaftlichen Spaltung häuslich ein. Derrida nennt das den Zwischenraum. Es ist der Zwischenraum, der zum absolut Ersten wird. Ein Zwischenraum, der zum absolut Ersten wird und aus dem alles andere hervorgehen soll und dem Derrida das, Zitat, Undekonstruierbare bezeichnet. Also während sozusagen alles dekonstruiert werden kann, gibt es eben dann letzten Endes doch ein Undekonstruierbares, aus dem sich alles andere ableitet. Dieses Undekonstruierbare sei so radikal von allem Empirischen getrennt, dass es nur bezeichnet werden könne als, Zitat, Ursprung des Ursprungs, der ursprünglicher als der Ursprung ist, und damit das Vorurursprüngliche. Und sozusagen mit dieser hat natürlich dann auch wiederum was mit dem Nominalismus zu tun, also mit dieser Vorstellung, mit diesem Eiertanz, der um diesen Begriff des Ursprungs vollführt wird, wird dann allen Ernstes behauptet, deswegen sei man keine Ursprungsphilosophie, weil man ja einen Ursprung gefunden habe, der ursprünglicher sei als der Ursprung und vor jedem Ursprung kommt. Und deswegen als Vorurursprünglichkeit was ganz anderes als der Ursprung. Dieser undekonstruierbare Ursprung sei unhintergehbar in jeden Einzelnen eingesenkt. Der Derrida nennt ihn den Zwischenraum, in Judith Butlers Worten ist er der Einschreibungsraum. Der Einschreibungsraum, der, Zitat, weder materiell noch ideell ist. Es ist dieses Weder noch, das die Logik des Entweder-Oder ermöglicht, welches den Idealismus und den Materialismus zu ihren Polen macht. Also sozusagen ist es der Einschreibungsraum, in dem irgendwie alles so zusammenfällt, also wieder völlig auseinanderfällt, aber sozusagen mit diesem Hinweis auf Materialismus und Idealismus ist eben sozusagen der Hinweis, ist sozusagen so absolut ursprünglich im Gegensatz von Begriff und Sache, dass eben Begriff und Sache und der ganze Dualismus, den das moderne Denken darum betreibt, ja nur ein Nichterkennen dieses Einschreibungsraums ist und sich deswegen eigentlich nur eines Scheinproblems löst, das sich ja in Wohlgefallen auflöst, oder wenn nicht in Wohlgefallen, aber doch zumindest als Resultat dieses Einschreibungsraums erkennbar macht. Dieser Einschreibungsraum sei, Zitat, die Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen. Eine Unfreiheit, der wir, das ist aus Kritik der ethischen Gewalt, einer Unfreiheit, der wir nicht entkommen können, weswegen wir es auch gar nicht versuchen sollen, weil wir uns dann nur gewalttätig an ihr vergehen würden. Dieser Einschreibungsraum, so fährt sie fort, dieser Einschreibungsraum kettet die Menschen unzerreißbar aneinander, weswegen, Zitat, wir alle nicht genau umgrenzt, nicht wirklich abgesondert, sondern einander körperlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind, einer in der Hand des anderen. Zitat Ende, ebenfalls Kritik der ethischen Gewalt. Der Einschreibungsraum kettet die Menschen also aneinander, und zwar liefert er sie aus, dass einer in der Hand des anderen ist, ist ihnen zugleich aber völlig entzogen, ontologisch vorgeordnet, weswegen er als das Inhumane zu charakterisieren sei. Noch einmal Kritik der ethischen Gewalt. Zitat: Mit dem Inhumanen, also diesem Einschreibungsraum, lässt sich auch die Art und Weise bezeichnen, wie gesellschaftlich Kräfte in uns sich einnisten und es uns unmöglich machen, uns selbst in Begriffen des freien Willens zu definieren. Schließlich bezeichnet das Inhumane die Art und Weise, in der die soziale Welt so auf uns übergreift, dass wir uns um uns selbst gar nicht mehr wissen können. Zitat Ende. So formuliert Butler das also in ihrer Adorno-Vorlesung. Kritik der ethischen Gewalt ist ja ihre Adorno-Vorlesung, die eben dann auch in schriftlicher Form erschienen ist. So formuliert sie das also in ihrer Adorno-Vorlesung. Und anders als man das etwa gängigerweise vielleicht in einer Adorno-Vorlesung erwarten würde, meint sie genau das ja überhaupt nicht kritisch. Nicht im Sinne etwa von abzuschaffender Herrschaft oder im Sinne eines marxischen Fetischbegriffs. Sie meint das affirmativ, als tiefgründige Einsicht in die ewig währende Verfasstheit der Welt. Das Auseinanderfallen von Begriff und Sache wird hier derart verabsolutiert, dass es zum eigenständigen Prinzip wird und damit zu einem Identitätsprinzip, zu einem ersten monistischen. In dem, und das ist sozusagen der ganze, wie soll man sagen, philosophische Taschenspielertrick, in dem Körper und Objekte ganz und gar zu Effekten eines uneinholbar vorgeordneten Diskurses gemacht werden, erhebt Butler die Nichterkennbarkeit zum grundlegenden Prinzip zur vorontologischen Struktur jeder Erkenntnis. Dass aber die erkenntnistheoretischen Probleme und Widersprüche, die aus einer rein subjektiv-nominalistischen Bestimmung von Realität resultieren, dass diese Resultate hypostasiert und im Diskurs zu einem Wesen eigener Dignität erhoben werden, all das ist keine Kritik des Subjektivismus und schon gar nicht die Überwindung des Subjektivismus, was ja der Poststrukturalismus behauptet, geleistet zu haben. Vielmehr ist es genauso eine Verabsolutierung. Eine Verabsolutierung, die nur behaupten kann, den Subjektivismus überwunden zu haben, indem sie ihn und seine Resultate zu etwas Objektivem erklärt, in diesem Fall zum Diskurs. Solch ein Vorgehen ist aber philosophisch gesehen eine Erschleichung. Eine Erschleichung, die ihre eigene Unwahrheit nicht los wird und sie deswegen stets aufs Neue an denen exorzieren muss, die sie an diese Unwahrheit erinnern. Der absolute Narzissmus, der in der Vorstellung beschlossen liegt, alles und jedes sei durch den Diskurs konstruiert, geht zwangsläufig mit einer narzisstischen Kränkung einher, wenn er notwendig an seine Grenzen stößt. Den Allmachtsfantasien einer Subjektivität, die alle Objektivität aus sich heraus schöpfen möchte, dieser Allmachtsfantasie ist die Ohnmachtserfahrung notwendig beigesellt. Weil diese Ohnmachtserfahrung aber nicht reflektiert werden soll, dies müsste nämlich zugleich die Verwerfung der Theorie von der diskursiven Konstruktion bedeuten, weil die Ohnmachtserfahrung also nicht reflektiert werden soll, deswegen muss sie zum Verfolgungswahn werden. Damit wird die Austreibung der Gegenständlichkeit zum permanenten Auftrag. Butlers Projekt ist die Erhebung des Mangels zum Gewinn. Das geschichtliche Scheitern der Philosophie, sich aus dem selbstbezüglichen Gespinst ihrer Begriffe zu befreien, das Scheitern des naturbeherrschenden Denkens zu den Sachen vorzubringen und diese in ihrer Qualität aufzuschließen, dieses Scheitern wird in einer Verkehrung zum Allerwirklichsten und Allerrealsten. Was als Kritik an Wesenbestimmungen der Metaphysik auftritt, wird zur Ontologie totalen Ausmaßes. Dem Einzelnen ist die Wesenhaftigkeit des Kurs uneinholbar vorgeordnet. Eine Wesenhaftigkeit, die ihn geistig wie körperlich enteignet, indem sie ihn völlig mit Beschlag belegt und ihn mit dem Kollektiv zusammenschließt. Zitat: Wir sind nicht deshalb aneinander gebunden, so schreibt sie in Gefährdetes Leben, wir sind nicht deshalb aneinander gebunden, weil wir vernünftige Wesen sind, sondern weil wir einander ausgeliefert sind. Und in ihrem jüngsten Buch Am Scheideweg fasst sie dies in die Worte: Ungewollte Nähe und nicht gewollte Kohabitation, also nicht gewolltes Zusammenwohnen, also ungewollte Nähe ist die Vorbedingung unserer politischen Existenz. Wie im traditionellen Antisemitismus, so trifft auch Butlers Israel-Hass, die Wut diejenigen, denen nachgesagt wird, dass sie sich über dieses Kollektiv, über dieses Ausgeliefertsein und einen in der Hand des anderen Seins, dass sie sich eben über dieses Kollektiv erheben möchte und sich der aus diesem resultierenden Verpflichtung und Verantwortung nicht stellen möchte. Es seien die verstockten Zionisten, die sich einbilden, sie könnten aus dem Ausgeliefertsein an den anderen aussteigen oder dieses zumindest eindämmen. Es seien die verstockten Zionisten, die glauben, sie könnten einen souveränen Staat gründen, in dem sie über ihre politische Existenz selbst bestimmen können, anstatt die politische Gewalt von Dschihadisten und anderen Antisemiten als Affizierung durch den anderen zu betrachten, als Affizierung, der man genauso wenig entgehen soll wie dem Angerempeltwerden im öffentlichen Nahverkehr. Was die Vorstellung vom alles aus sich heraus produzierenden Diskurs beinhaltet, die Vorstellung von subjektiver Allmacht, die zugleich aber nicht eingestanden werden darf, Diese Vorstellung wird in klassisch-pathischer Projektion auf den Staat der Juden verschoben und dort neidisch bekämpft. Wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung formulieren, Zitat, anstatt der Stimme des Gewissens hört das reflexionslose Subjekt Stimmen. Anstatt in sich zu gehen, um das Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen, schreibt es die Protokollen der Weisen von Zion den anderen zu. Zitat Ende. Die Juden und ihr Staatseines, so die Ranküne, die aus Butlers gesammelten Anwürfen gegen Israel spricht, die Juden und ihr Staatseines, die glauben, sie könnten mit der vorgängigen, jeden menschlichen Zugriff entzogenen Wesenhaftigkeit umgehen, wie sie wollen. Sie seien es, die glauben, dass sie sich über den Diskurs erheben könnten. Die Parteigänger des jüdischen Staates seien es, die, Zitat, einem moralischen Narzissmus verfallen, dessen Lustgewinn in seiner Fähigkeit liegt, die konkrete Welt zu transzendieren. Zitat Ende. Was einmal geradezu als Ausweis kritischer Theorie gegolten hat, der Wunsch nämlich, die konkrete Welt zu transzendieren, der Versuch also, im unmittelbar Seienden die Möglichkeit des ganz anderen offen zu halten, dies wird Butler zum Vorwurf, den sie gegen den Staat der Juden erhebt. Damit erweist sich ihr Denken endgültig als die unkritische Theorie, die es ist. Und nicht nur in der Konstruktion einer Neo-Ontologie erweist sie sich als die legitime Erbin der deutschen Ideologie eines Martin Heidegger, sondern auch in der Fortschreibung von dessen Ressentiment. Was Heidegger das seinszusetzende Judentum war, das ist Butler der diskurstranszendierende Zionismus. Damit ist sie zugleich, und damit komme ich zum Ende, damit ist sie zugleich die Paradedenkerin der Ideologie von der postsouveränen Welt, die dem jüdischen Staat vorhält, verstockt am Gewaltmonopol festzuhalten, während der Rest der Welt, mit Ausnahme der USA natürlich, aber die hasst Butler ja auch ganz ähnlich wie Israel, während der Rest der Welt also dabei sei, die Souveränität, wenn schon nicht im Wohlgefallen, so zumindest doch in Global Governance aufzulösen. Vielen Dank. Ja, wir machen gleich weiter mit der Fragerunde. Ist okay? Okay, gibt es Fragen im Publikum? Anmerkungen, Einwände? Ja. Ich habe, also ich weiß nicht, ob das nicht der Kern des Vortrags ist, den wir jetzt gerade fehlt, so ein bisschen. Aber dieser Link zwischen dem Primat der Sprache und des Diskurses und diesem Narzissmus, der dann in der Projektion noch alles eh klar war. Das ist mir gerade zumindest nicht klar. Naja, also sozusagen, der Link ist der, dass dieser Primat der Sprache, den sie behauptet, der Narzissmus, also auch der Narzissmus, aus dem, sagen wir so, der Narzissmus, aus dem das gespeist ist, so müsste man es wahrscheinlich richtig sagen, dass dieser Primat der Sprache ja lediglich ein Behaupteter ist, der eben nicht aufrechterhaltbar ist. Und sie selbst stößt an allen Ecken und Enden ja immer wieder drauf, dass irgendwie ihr Naturhinterrücks dann doch wieder hineinrutscht und dann muss die wieder von neuem vertrieben werden. Also sozusagen der Primat der Sprache ist einer, der behauptet wird, der aber eben nicht aufrechterhalten werden kann. Weil sie aber eben umso, also man könnte fast sagen, sozusagen je mehr sie draufkommt, dass dieser Primat oder diese Konstruktion eines solchen Primats scheitern muss, dann kommt sie nie auf die Idee, dass vielleicht die Überlegung oder diese Überlegung falsch ist, sondern umso verbissener hält sie fest und umso verbissener muss sie sozusagen das verfolgen, was sie permanent daran erinnert, dass diese Theorie nicht aufrechterhaltbar ist. Und sozusagen damit ist mit diesem unglaublichen Narzissmus zugleich auch die narzisstische Kränkung geradezu notwendig verbunden, weil sie eben ständig von irgendetwas, von irgendeinem Gegenstand letzten Endes gekränkt wird, in dem Sinne gekränkt wird, dass sie darin eben erweist, dass das eben so gar nicht aufrechterhaltbar und durchführbar ist. Nur es soll eben, also sozusagen nach dem klassischen Spruch, wenn meine Theorie mit der Realität nicht übereinstimmt, ist es nicht schlecht für die Theorie, sondern schlecht für die Realität. So ein bisschen könnte man das sagen, ist es bei ihr auch so. Ne? Also sozusagen an der Theorie muss und soll um jeden Preis festgehalten werden. Und deswegen gerät ihr dasjenige ins Visier, was sie eben für die Verkörperung dieser Kränkung hält. Das ist eben das moderne Denken einerseits, das sozusagen in dem Dualismus natürlich das aufrechterhält. Es ist, wie gesagt, in dem Begriff des Homonationalismus sind es eben die Schwulen, die sich zufrieden geben mit Emanzipation und nicht irgendwie weiterkämpfen wollen und ja, sozusagen in Form der Souveränität wird dann an Israel auserkannt. Butler unter Konstruktion versteht? Naja, sozusagen, sie sagt ja, dass es Dinge konstruiert, also Gegenstände oder Objekte konstruiert werden durch den Diskurs. Jetzt sagt sie aber, also, dass der Diskurs, also sie wurde ja dann so sagen, so, wie formuliere ich das am besten aus? Also ihr wurde nach Unbehagen der Geschlechter wurde ihr vorgeworfen, dass sie eben so eine sprachliche Schöpfungstheorie, also so ein bisschen auch eine Kritik, wie ich sie ja auch da ganz kurz auch angerissen habe. Man hat sie eben mit Körper von Gewicht hat sie ja nochmal versucht darauf zu antworten. Also Body State Matter ist ja quasi die Antwort auf die Kritik, die am Unbehagen der Geschlechter formuliert wurde, wo sie eben versucht, das auszuräumen, dann wo sie eben wo dann mehrere Punkte mit reinkommen. Also sozusagen sie sagt, Diskurs ist ja nicht nur als Sprache zu verstehen, das sind sozusagen ritualisierte gesellschaftliche Handlungen. Also das ist jetzt nicht nur die Benennung, obwohl dann kommt schon immer wieder ganz klassisch dieser Spruch der Amme, es ist ein Bub, es ist ein Mädchen, sozusagen als die Urform der Benennung oder die Urform der Konstruktion rein. Aber sie sagt, es ist ja nicht, dass es können auch anderes sein. Sie sagt aber dann letzten Endes so genau nie, was das andere dann sein soll. Es ist dann irgendwie doch letzten Endes läuft es immer auf die Sprache hinaus. Und sozusagen sie sagt, also, und das ist aber eben auch nicht, und das ist sozusagen ist auch ihre Antwort auf diesen Vorwurf, das ist eben kein einmaliger Akt, also sozusagen es reicht nicht, indem ich einmal sage, es ist ein Mädchen als Amme und dann ist es wirklich ein Mädchen, sondern es ist etwas, was immer wieder wiederholt werden muss und in diesen ewigen Wiederholungen materialisiere sich dann der Körper, was auch immer das dann letzten Endes heißen mag. Und dann sagt sie, ja, aber das geht nur, weil in der Sprache ja, sozusagen, weil die Sprache schon materiell verunreinigt ist. Man fragt, dann könnte man wieder anfangen, die nächste Fragestellung anfassen, ja, sozusagen, was soll das heißen, wie ist sie material verunreinigt oder was bedeutet das, verweist sie doch auf was. Die sagt halt sozusagen, nein, in der Sprache ist halt dann doch irgendwie so was Materiales drin, dass es dann irgendwie möglich macht, dass in der Wiederholung des Diskurses sich etwas materialisiert. Also das ist, ja, letzten Endes ist es offen gehalten, ist es aber auch notwendig offen gehalten, weil sozusagen sobald sie es irgendwie begrifflich, inhaltlich fassen würde, sozusagen wären wir ja wieder auf genau dieser begrifflichen Ebene, die sie ja letzten Endes um jeden Preis draußen halten will, weil sozusagen dann dieses widersprüchliche Verhältnis von Begriff und Sache dann ja mit Händen zu greifen wäre. Und andererseits, und sozusagen da denke ich mir, dass es letzten Endes schon alles auf Sprache hinausfällt, zum Beispiel fällt es ganz stark auf, wenn sie über den Nationalsozialismus redet. Weil sie den letzten Endes immer, sie spricht zwar ab und an von Vernichtung, aber das heißt letzten Endes überhaupt nichts. Also das wird, man könnte sagen, pflichtschuldigst wird dieses Wort fallen gelassen, aber das hat keine Konsequenzen, daran wird nichts angeschlossen, daran sozusagen nicht die Überlegung im Sinne für etwa die kritische Theorie, die sagt sozusagen, man muss dieses Unbegreifliche, dass die Vernichtung ist, irgendwie doch begreifen, weil also sozusagen diesen Widerspruch der kritischen Theorie, sondern sie lässt das Wort fallen, um sich dann sofort der Vertreibung und dem Flüchtling zu widmen. Also sozusagen letzten Endes ist für sie der Nationalsozialismus, wird vor ihr immer nur begriffen als etwas, das eine Masse an Flüchtlingen hergestellt hat. Durch was auch immer, da komme ich dann gleich noch drauf. Aber sozusagen, das ist ein weiteres Moment auch, also was durchaus auch damit zu tun hat, dass sie ja Israel, also USA und vor allem Israel, ja letzten Endes sozusagen als fast noch eine Übersteigerung dessen fassen will, was der Nationalsozialismus gemacht hat, weil die eben auch Flüchtlinge herstellen, Israel Flüchtlinge und Entrechtungen und Eigenen herstellt, um darüber seine Souveränität zu fassen und konstituieren zu können, materialisieren zu können. Und sozusagen deswegen darf aus dem Grund schon mal die Vernichtung keine Rolle spielen, weil sozusagen das dann eben irgendwie wegfallen würde. Und sozusagen, und da wird es dann, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gibt eine Stelle, das ist glaube ich auch in Kritik der ethischen Gewalt, wo sie den Emmanuel Levinas, den sie ja eigentlich sehr, sehr hoch hält, weil seine ganze Alteritätsethik ja eine sehr große Grundlage für ihre Theorie ist, den sie dazu gleich aber ganz scharf kritisiert, und zwar so ist das. Und also Emmanuel Levinas hat in seiner Abwendung von Heidegger und auch in seiner Reaktion auf den Nationalsozialismus eben diesen anderen, der bei ihm eine ganz große Rolle spielt, der eben, es ist der Menschheit diese Ethik auferlegt, sehr eng mit dem Judentum gefasst. sozusagen, das war sozusagen seine Form oder sein Versuch, dass eben sozusagen ja, die Shoah zu reflektieren und eben auch dieser heideggerschen Version der Fundamentalontologie sozusagen eine entgegenzusetzen, die nicht antisemitisch ist. Und das kritisiert die Butler ganz stark, weil sie sagt, das ist eine zionistische Legitimationsstrategie, die er da vornimmt. Und sozusagen, das ist sozusagen nur der Zweck, dass er irgendwie halt irgendwie den Mord und Totschlag in Palästina irgendwie damit rechtfertigen möchte. Und sozusagen, und darauf, sozusagen, das ist der Punkt, auf den ich damit eigentlich hinaus will, sie sagt, aber, also das ist natürlich falsch, aber man könne das bei ihm irgendwie verstehen, wenn man sieht, was für Beleidigungen er im Nationalsozialismus erlebt hat. Jetzt muss man wissen, dass Levinas gesamte Familie in Litauen von den Nazis umgebracht wurde. Also sozusagen, außer er ist, glaube ich, wirklich der Einzige, zumindest aus seiner näheren Familie, der Einzige, der die Vernichtung überlebt hat, und das fasst sie in den Begriff der Beleidigung. Und anders kann sie offensichtlich halt dann wirklich nicht drüber sprechen. Letztendlich sind diese Materialisierungen und diese Konstruktionen halt dann wirklich doch nur Diskurse. Hass spricht, heißt ja dann auch das Buch, was quasi um Hate Speech und Ähnliches geht. Ja, ich würde es für wichtig halten, auf den Diskurs und mit Butler auf die Gender-Theorie ja, sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Schlagworte, die mit Judith Butler in Verbindung gebracht werden oder auch nicht, wie Gender-Theorie oder dann auch das Schlagwort von Gender-Mainstreaming, was ja nicht nur ein Diskursschlagwort ist, sondern eins, was ganz konkret auch Politik macht, wie diese Schlagworte in der Debatte um die Gay Marriage und die Homo-Ehe aufgegriffen wurden von den Gegnern der Homo-Ehe. In Frankreich zum Beispiel ist der Theorie du Genre, die Gender-Theorie, das zentrale Schlagwort, was genannt wird, wenn man sich fragt, was hat uns jetzt welche desaströse Entwicklung hat uns jetzt eingebracht, dass jetzt gleichgeschlechtliche Paare heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Das war die Theorie du Genre. Und deswegen müsste man sich nochmal Gedanken darüber machen, wie eigentlich jetzt das Verhältnis von Gender-Theorie und homosexueller Emanzipation eigentlich ist, ja, in den Grundlagen der Geschlechterhierarchie, weil da dazu ja ganz konkrete, nicht nur zur homosexuellen Emanzipation, sondern auch zur Frauenemanzipation natürlich. Judith Butler hat zu der ganzen Konkret Stellung genommen und ist explizit abgelehnt, dass es ein Wir der Frauen oder ein Wir der Homosexuellen geben könnte, auf das man sich beziehen könnte. Sie gehört damit ja ganz, eigentlich ganz unverfroren zum alten Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch, Dingen der alten 60er zurück. Sie erklärt im Grunde, dass alles, was nicht den antiimperialistischen Kampf dient, zurückzutreten habe. Also eigentlich sind wir mit Judith Butler wieder da, wo wir schon in den 70er Jahren waren. Und das ist interessant, dass es eben auch so ein populäres Ressentiment gegen Frauenemanzipation, gegen homosexuelle Emanzipation gibt, was all diese Dinge völlig zu Unrecht mit Judith Butler in Verbindung bringt. Kann ich jetzt nicht viel drauf sagen. Ja. Interessant ist auch, dass das Schlagwort vom Homo-Nationalismus, was sie geprägt hat, dass sich ja auch immer andere Deutsche darauf beziehen, die positive Kritik des Homo-Nationalismus. Also zwar nicht explizit, aber ich habe vieles, was ich auf Facebook gelesen habe, zum Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Grand Prix, habe ich eigentlich als Namen. Okay, versuch's lauter und langsam zu machen. Also wenn man einen anderen Weg lauter. Ich habe das Gefühl, dass du hast das Stichwort Homonationalismus erwähnt. Kann man das Mikro rausnehmen? Mikro, ja, stimmt. Aber das ist mit Kabel, das ist kein Funkmikro. Ja. geht, glaube ich, leider nicht. Ne? Das kommt einfach raus. Man muss einfach so. Ja, geht auch nicht. So? Kann man nicht so verstehen. Alex hat das, den von Judith Butler oder vielleicht von Judith Butler und ihrer Bagage eingeführten Begriff des Homonationalismus erwähnt, was auch immer das sein soll. Ich denke, man kann es ja auch positiv fassen als den, und es wird, denke ich, auch in der LGBT-Bewegung positiv gefasst, und man kann es ja auch verstehen als das LGBT-Pendant zur jüdischen Emanzipation oder zum Zionismus. Also Judith Butler lehnt eben den Homonationalismus ab, und deswegen wirft sie ja auch Israel dieses sogenannte Pinkwashing vor. Und ich habe mich aber jetzt sehr gewundert über die Reaktionen von Teilen unserer antideutschen Freunde, die ich mitbekommen habe, über den Sieg von Conchita Wurst beim Eurovision Grand Prix. Da hatte ich das Gefühl, das wird auch sehr stark dann kritisiert als etwas, was dann, weil man anti-österreichisch ist und antinational, antideutsch, was dann Österreich zu Buch geschlagen wird, positiv. Und ich hatte das Gefühl, ganz viele haben eine enorme Schwierigkeit damit, diesen Sieg als einen Etappensieg von LGBT-Emanzipation zu feiern. Und ja, das hat mich irgendwie gewundert. Und das sehe ich eben im Zusammenhang mit dem, was ich eben erwähnte, dass das eben auch ein populäres Ressentiment gegen die Gay Marriage gibt, wo eben konservative Kritiker immer dann Gender-Theorie anführen als etwas, was uns jetzt diese ganzen Dinge wie Homo-Ehe und Adoption von Kindern durch Schwule und die Zersetzung der Familie und all das eingebracht hat. Und ich denke, darüber muss man sich Gedanken machen. Alex hat mit seiner philosophischen und politischen Kritik an Judith Butler natürlich völlig recht, aber man muss sich halt fragen auch, wie wird Judith Butler oder wie wird die Gender-Theorie populär, landläufig wahrgenommen? Da wird sie eben halt häufig wahrgenommen als eine Theorie, die Dinge wie die Gay Marriage befördert. Und man muss eben darauf hinweisen, dass Judith Butler mit all und auch die weiter ausgreifende Gender-Theorie oder das Milieu der Gender-Theorie damit nichts zu schaffen haben wollen. Ja? Also mit Gay Marriage oder überhaupt mit homosexuellen Rechten, mit Frauenrechten wollen sie nichts zu tun haben. Das erklären sie auch immer wieder explizit. Du hast ja erwähnt, dass es einigermaßen skurril ist, dass das Poetmuseum und die Studie heute zu sprechen, was ja die wesentlichen wissenschaftlichen Fundamente seiner Theorie eigentlich abschließt, also in der eigenen Theorie. Mich würde interessieren, weil die Debatte davor sehr extensiv über die Psychoanalyse und auch im Vorschein, also die diktätischen Walter, ich habe recht viel drin, auch einen eigenen Vorschein, den man vergessen hat, heißt, was das für die Debatte so attraktiv macht. Deutsche Theorie, wie ist es ja die Lacan-Schematik, und es ist immer schon klar, was man tatsächlich die deutsche Psychoanalyse. Ja, also ich glaube, was der Punkt ist und was eben auch der Grund ist, warum sie eingeladen wurde, ist, dass es wahrscheinlich eher bezeichnend ist, denn skurril. Also skurril wäre es, wenn man der Freud-Gesellschaft unterstellen würde, dass sie irgendwie noch relativ mit Freud oder orthodoxer deutscher Theorie zugute haben oder zu tun haben, was sie ja nicht haben. Also wenn man sich sozusagen zumindest über weite Strecken, ist es ja genau diese Revision der Freudschen Triebtheorie ja durchaus auch das, was zumindest Teile der Wiener Freud-Gesellschaft oder auch des Freud-Museums umtreibt. Und ich glaube, das ist letztendlich genau der Punkt. Dass es genau um diese Revision der somatischen Triebtheorie geht. Die halt dann umgearbeitet wird in eine, ja, letzten Endes so etwas wie eine soziologische Triebtheorie oder ähnliches, also sozusagen, das halt dann doch wieder in gesellschaftlichen Prägungen aufgeht und ähnliches. Also, das ist bei ihr ja bei ihr ja ganz stark so, und vor allem ist es bei ihr ganz stark damit vermittelt, und das ist wahrscheinlich wirklich bei sie gerade eins der zentralen Ärgernisse der freudschen Theorie ja wirklich weggearbeitet, und das ist die kindliche Sexualität. Ich habe das in dem Aufsatz, in dem Sammelband versucht, so ein bisschen darzulegen, dass es sozusagen genau die kindliche Sexualität, die ja mit eins der angefeindeten Theoreme Freuds war, dass sie genau das wegarbeitet wiederum. Bei ihr ist es so, vielleicht wenn ich das ganz kurz ausführen kann und soll, dass sie letzten Endes, wenig überraschend, eine Einschreibungstheorie des Unbewussten hat. Also sozusagen sie sagt, dass das Unbewusste als eine Reaktion entsteht, dass das Unbewusste als eine Reaktion auf einen sogenannten primären Übergriff entsteht. Und dieser primäre Übergriff bestünde darin, dass das Kleinkind mit sexuellen Botschaften des Erwachsenen konfrontiert ist, mit denen es nichts anfangen kann. Und diesen Überschuss oder dieses Nichts-Anfangen-Können muss es irgendwie abspalten, das wäre die Urabspaltung, und dieses Nicht-Verstehen würde dann sozusagen diese Abspaltung zum Unbewussten werden. Darüber würde auch das Subjekt entstehen. Also man hat schon mal das klassische Problem, dass sich natürlich sofort die Frage stellt, wenn es kein Subjekt gibt, das abspaltet, wer soll dann abspalten? Aber sozusagen das ist dieses klassische, sozusagen ihr an Nietzsche anknüpfendes Moment, dass das Subjekt quasi in der Tat und durch die Tat erst entsteht, und da wie ein Deus Ex Machina oder sowas, quasi aus dem Nichts heraus. Aber, und ich glaube, das Zentrale ist, dass sozusagen, also da genau, letztendlich genau diese kindliche Sexualität weggearbeitet wird, ist letztendlich sowas wie das reine Kind quasi wiederhergestellt wird, das eben durch einen Übergriff durch die Welt der Erwachsenen, die dann auch noch die Welt der Sexualität sein soll, dazu quasi gezwungen wird, sowas wie ein Unbewusstes auszubilden. Also sozusagen die Sexualität wird dazu was Übergriffen, zu was Feindlichen, was das reine Kind an und für sich noch gar nicht hat. Und ich glaube, das ist sozusagen genau das, das ist sozusagen genau dieses ganz offensichtlich immer noch wie eh und je unaushaltbare Provokation, die Freud sozusagen mit der Entdeckung der kindlichen Sexualität da formuliert hat, die ganz offensichtlich immer noch die gleiche Provokation ist wie eh und je, weil ja, sozusagen ja, ihre Revision dessen wird irgendwie als die neueste und kritischste und der Zeit angemessene und den biologistischen Annahmen Freuds quasi die überwunden habende Form der Psychoanalyse ganz offensichtlich rezipiert und auch gefeiert. Und ja, und ich glaube, dass sozusagen genau darin das Moment steckt. Was ja letzten Endes in ihrer ganzen Objekttheorie natürlich letzten Endes zugrunde liegt. Also was wie Sexualität gibt es ja nicht, weil das sozusagen ja nur in sexualisierter Form, das hat eben eine Einschreibung von irgendwelchen Diskursen sein. Ja, gibt es noch Fragen? Sonst hätte ich noch kurz eine. Also ich, beim Vortragen musste ich irgendwie auch an die Kritik des Goethe Programms denken, gerade so in dieser Ablehnung der Natur, weil Marx kritisiert ja an der Sozialdemokratie oder an diesem Parteiprogramm, dass die Sozialdemokratie denkt, aller Reichtum entsteht durch, also Quelle alles Reichtums ist die Arbeit und dass die Natur da völlig rausfällt. Und was die Konsequenz dann bei der Sozialdemokratie ist, dass ja Geschichte rausfällt, und auch die Vorstellung, dass es auch eine ja, emanzipierte Welt auch geben könnte. Und würdest du da eine Kontinuität sehen zu postmodernem Denken? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum wahrscheinlich das auch bei, wie soll man das sagen, in Wien ist ja so, dass das gerade im VSSDÖ auch sehr, sehr verbreitet ist. Ist es jetzt Zufall oder nur eine Ironie der Geschichte? Na, ich glaube alles andere, dass das alles andere als ein Zufall ist. Ich meine, ich habe ja sozusagen den Hinweis aufs, also das kam mir ja selber beim Vorbereiten des Vortrags, ja, also das lag mir plötzlich so vor Augen, so, ja, das ist doch sozusagen, das trifft doch eigentlich genau den Kern eben dessen, was Marx da an der Sozialdemokratie kritisiert. Nein, ich glaube eben, dass es darin Und gleichzeitig sozusagen muss man ja weiter sagen, dass das ja jetzt auch nichts primär sozial oder per se sozialdemokratisches sei, sondern dass ja eigentlich auch eine Weiterführung der, also die man ja auch bei den bürgerlichen Theoretikern hat, die ja auch letzten Endes nur die Arbeit, also sozusagen, dass die Sozialdemokratie ja auch nur eine Fortführung dessen, was, ich weiß es nicht, Locke oder ähnliche über den Reichtum behauptet haben, dass sozusagen Arbeit die einzige Quelle dessen ist und dass die Natur ja quasi rausdefiniert werden muss und die Natur eigentlich nur noch das Material ist, an dem sich die menschliche schöpferische Tätigkeit ausagiert und darüber den Reichtum schafft und die Natur selbst ist bestenfalls so etwas wie ein qualitätsloses Material, eine Mannigfaltigkeit und ähnliches. Also ich denke, das macht ganz sicher einen oder da steckt ganz sicher ein immanenter enger innerer Zusammenhang drinnen. Und ich glaube auch, ja, also ich meine, der Punkt ist, was sie so behauptet, ist ja auch in ihren politischen Vorstellungen wirklich teilweise so hoffnungslos affirmativ, ja, wo man sagen kann, gut, das kann wirklich nur ein Sozialdemokrat für die Krone der Kritik halten. Insofern glaube ich wirklich, dass das auch damit zusammenhängt. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass offensichtlich mittlerweile nicht nur die sich selbst als Sozialdemokraten verstehen, sondern einfach der Großteil dessen, was die Linke ist, dermaßen sozialdemokratisch ist, weil sie auf dieses, naja, polemisch gesagt, sozialdemokratische Larifari abfährt und das wirklich für Kritik hält. Gleichzeitig steckt aber, und sozusagen da würde ich sagen, ist es schon ein Punkt, aber gut, die Bösartigkeit steckt in der Sozialdemokratie auch unmittelbar und immanent drinnen, steckt da aber eben auch mit diesem Umschlag in Ontologie und diesem, sozusagen, diesen, also sozusagen, dass eben eigentlich, also man behauptet zwar, dass irgendwie menschliche Arbeit die Schöpfung von allem ist, man glaubt es aber eigentlich nicht mehr wirklich. Und deswegen wird das ja auch so bösartig. Und deswegen sozusagen ist man ja permanent auf der Suche nach einem Feind, der das irgendwie verunmöglicht, der diese schöpferische Tätigkeit irgendwie stillstellt oder sich irgendwie einheimst oder irgendwie zum Erliegen bringt und ähnliches. Und sozusagen, das ist ja genau auch dieses Moment, das bei ihr ja ständig auch ist, ja, dieser sozusagen permanente Zwang, sich auf die Fahndung danach zu machen, was jetzt dieses eigentlich, wenn man es nur so vor sich hinströmen lassen würde, also sozusagen, wenn man es nur vor sich hinströmen lassen würde, gut wäre und zum Richtigen führen würde und ja, sozusagen letzten Endes sowas wieder Warn einer krisenfreien Zirkulation ist und damit natürlich auch wiederum Namen der Sozialdemokratie ist, ja, was das eben unterbricht, was da die Krise reinbringt in das eigentlich existierende Gleichgewicht. Und da wird es halt dann wirklich bösartig und das ist auch kein Zufall, dass da dann auch, also einerseits natürlich sehr, sehr stark der Hass auf die Sexualität und andererseits der Antisemitismus reinkommt. Und gut, zwischen diesen beiden Momenten gibt es ja auch den inneren Zusammenhang. Also sagen der Hass auf die Zinsknechtschaft und die schwule Internationale, wie Joseph Adoni Massad sie nennt. Auch ein poststrukturalistischer Orientalismus-Theoretiker. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann beenden wir die Veranstaltung. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Kommen und wünsche euch noch einen schönen Abend.